Ja, das sind wir. Herzlich willkommen. Wir begrüßen die Hörerinnen und Hörer an der Saale in Halle und natürlich auch die in Leipzig. Ihr hört Radio Blau heute mit Gedichten anstelle der Nachrichten, die sich sonst an dieser Stelle um 19 Uhr befinden. Und wir begrüßen die Gäste Grit Kurt und Heinz-Martin Benecke, die schon hier sind. Und wir begrüßen natürlich auch die Gäste, das Publikum hier im Sender, das wieder sehr zahlreich hier vor Ort ist. Sehr schön. Ja, Jutta Pillard ist leider erkrankt. Ihre Gedichte werden aber von Heinz-Martin Benecke mit vorgetragen. Wir wünschen von hier aus gute Besserungen. Beide Gedichtschreibenden betrachten den Alltag schon lange durch die Augen des Gedichts. Jutta Pillard hat am Literaturinstitut studiert und zahlreiche Bände mit Gedichten und Geschichten veröffentlicht. Grit Kurt hat 3 Bände mit Märchen, einen mit Gedichten und auch einen Roman veröffentlicht. Und Heinz-Martin Benecke ist schon lange als Chansonschreiber, Schauspieler und Satiriker in Leipzig tätig, dass ich seine Tätigkeiten ja gar nicht zufriedenstellend zusammenfassen könnte. So viele und so zahlreich sind die. Von den beiden Autorinnen sind Gedichtbände erschienen, in denen auch Liebesgedichte eine Rolle spielen, nämlich Taubenblicke von Grit Kurt und Süßholz, Kussmund, Träume von Jutta Pillard. Und wir freuen uns nun gleich, in diese hineintauchen zu können. Ich begrüße nochmal Grit Kurt. Ja, hallo. Das erste Gedicht heißt Koste mich, koste mich. Schick deine Zunge auf Reisen. Saug das Salz meines Tages in dich hinein. Trink aus mir, schlürf den Saft meiner Sünden. Feuchtnasse Gabe für dich allein. Iss von mir, beiß beherzt in mein Leben. Treib deine Gedanken tief in mein Fleisch. Schmecke mich, schling die angstvolle Süße. Bin angerichtet, wehrlos und weich. Die Wiesen bei Böhlen sind voller Lieder, leg dich nur einmal hinein. Und ob es auch stinkt und die Grashalme kleben, wir Menschen richten uns ein. Es kann ja nicht jeder den Süden erreichen. Es gibt noch den Greis und das Kind. Es gibt noch den Eid, den Kranken zu pflegen. Es schwanken die Halme im Wind. Komm, Geliebte, wir bauen uns ein Boot und nehmen alles mit hinein. Ein niedliches Eichhörnchen, wenn du es willst, auch ein ganz gewöhnliches Schwein. Und wenn uns die Tauben die Arche voll scheißen, das stört mich alles nicht. Es stört mich nur der Fernsehkommentator mit dem allwissenden Gesicht. Der Wein, den ich trinke, Reblaus benebelt, der Kuss vielleicht AIDS infiziert. Die Sonne, die Smog verdunkelt, uns leuchtet, der Champignon kontaminiert. Das Wasser, den Müllgrund der Erde entrissen, die Augen, Geschwefel und Wunde. Und schau, meine Hose läuft schon bald übers, raspeln die Biber im Grund. Komm, Geliebte, wir bauen uns ein Boot und nehmen alles mit hinein. Ein niedliches Eichhörnchen, wenn du es willst, auch ein ganz gewöhnliches Schwein. Und wenn uns die Tauben die Arche voll scheißen, das stört mich alles nicht. Es stört mich nur der Fernsehkommentator mit dem rechthaberischen Gesicht. Wenn tiefe Erbitterung über die Heimat meine Seele traktiert, hast du schon immer mit deinen Küssen meine Schmerzen halbiert. Hoffnung, Gelassenheit, Trauer und Freude, alles hat seine Zeit. Treibst du mit mir das Schauspiel der Liebe bis zur Bewusstlosigkeit. Komm, Geliebte, wir bauen uns ein Boot und nehmen alles mit hinein. Ein Eichhörnchen, wenn du es willst, auch ein ganz gewöhnliches Schwein. Und wenn uns die Tauben die Arche voll scheißen, das stört mich alles nicht. Es stört mich nur der Fernsehkommentator mit dem rechthaberischen Gesicht. Handstand auf Wolke 7 von Jutta Pillard. Kopfüber hinein in das Wagnis. Ich stelle mich der Natur mit den Händen auf ein Stück abgefetzte Wolke, die Licht für mich durchlässt. Barfüßig zappeln meine Füße in der Luft, will Balance versuchen, Kraft in Arme und Brust verteilen. Alles pulsiert, auch Haare fliegen, flattern im Lüftchen, das von der Wolke aufsteigt. Gewärmter Wind, der die Wassertröpfchen zusammenhält, eigentlich sind Wolken undurchdringbar für Licht. Mit einem Leuchten jedoch werden die sonst unbeachteten, farblosen Tröpfchen sichtbar. Welche Gefahr? Welches Wunder? Ich begreife Form und Gestalt. Unregelmäßiges ist das Schöne. Dieses Gewölk ist ein schwebender Untergrund, ein Bild aus Dampf, nichts anderes und nichts etwas Sicheres. Oder ähnlich sicher wie eine beginnende Liebe. Vielleicht finde ich bei diesem himmlischen Kopf über. Wenn ich nicht biegsam bin, tausendmal nehme ich Anlauf. Geduld zu allen Jahreszeiten. Es gibt auch brennende Wunden. Was mich auf diesen Nebel springen lässt, sind meine erregt rauschenden Flügel. Eva Strittmatter, Thomas Hein, Chagall. Alles kann man, was man will, und man kann die Welt besiegen. Wenn man eine Liebe hat, kann man über Witebske fliegen. Man bemalt sich einen Schimmel mit zwei Rosen und hinauf springt man in den grünen Himmel, und der Himmel ist schon auf. Geige wartet, die ist oben und ist unten rot und blau und so geartet, dass auch Fische fliegen müssen, und am Ende will die Zeit nichts mehr von den Uhren wissen, und der Tod ist noch sehr weit. Ja, sehr schön. Das war doch wieder wunderbar. Jetzt tun wir mal zum ersten biografischen Block überleiten. Ja, wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt, und ja, wie kommt man denn eigentlich zum Gedicht oder zum Erzählen? Wie war das bei euch? Also ich habe Heinz Martin kennengelernt in der Literaturgesellschaft, ne, Freie Literaturgesellschaft Leipzig, wo ich Mitglied geworden bin, und da saß er da. Und es gibt da eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil ich dort eingeladen worden bin von Steffen Mohr, der damals unser Vorsitzender war, leider ja verstorben ist letztes Jahr. Und er meinte, ich soll dort mal eine Lesung machen, der kannte meine Gedichte, rief mich irgendwann mal an zu Hause. Und ich wusste gar nicht, wer das war. Ne? Stellte sich vor, wie er immer so war, ja, Mohr hier, ne? Sie kennen sicher meinen Namen. Und ich dachte, oh mein Gott. Aber dann gab er mir ein paar Anhaltspunkte, dann wusste ich natürlich, also er lud mich ein. Und ich machte diese Lesung dort, und es saßen viele recht bekannte bis berühmte und sehr berühmte Schriftsteller dort. Und einer davon, von den Künstlern, war Heinz Martin. Und als ich dann fertig war mit meiner Lesung, war es mal Totenstille. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, die könnten dich ja jetzt hier auch irgendwie von dann jagen oder so. Und dann hat Heinz Martin den total lieben Satz geprägt, für den ich ihm immer noch dankbar bin. Sie merken sicher, dass wir hier gerade alle schweigen, aber wir schweigen, weil wir so beeindruckt sind. Und da war ich so froh, da fiel so ein Riesenstein vom Herzen. Und dann gab es also eine Riesendiskussion natürlich. Das spann sich dann so um diese Frage, darf man heute noch reimen im Gedicht oder ist Reimen irgendwie out und verboten? Und da gab es dann zwei Parteien. Und ich saß so da und dachte, oh mein Gott, die nehmen deine Gedichte richtig ernst, weil bis dahin hatte ich noch nichts veröffentlicht, sondern einfach nur eigentlich für mich geschrieben. Ja, und so habe ich Heinz Martin kennengelernt und natürlich dann direkt in mein Herz geschlossen nach so einer Sache. Wir haben jetzt auch vor kurzem in der Stadtbibliothek haben wir einen Märchenabend für 5 bis 105-jährige Kinder gemacht. Das war sehr schön mit Liedern und Bildern und Illustrationen und PowerPoint-System-Einspielungen. Und ja, also da hat sich so die auch die Poesie, die sie hat, hat sich wunderbar auch verbunden. Zu Ehren der verstorbenen Roswitha Geppert haben wir da also Märchen gesungen, gespielt und gesprochen, was ja dem Gedicht sehr ähnlich ist. So, wie viele 105-Jährige waren da? Näher kennengelernt. Wie viele 105-Jährige waren da? Wie viel meinst du? Ja. Fünfe, oder? Also Fünfjährige erstmal. Fünfjährige kamen tatsächlich. Da haben wir beide uns auch nochmal angstvoll angeguckt, ob die das jetzt alles schon so verstehen. Und ne, also wir hatten ja eigentlich schon damit gerechnet, dass eher so das Mittelalter vertreten ist. War es auch zuhauf. Aber also die Hütte war wirklich voll, da hatten wir uns sehr gefreut. Aber es kamen auch Muttis mit ihren kleinen Kindern. Naja, und derjenige, den ich kenne, der glaube ich so ein bisschen von oben die Tür zumacht, war 85. Also ob wir jetzt 105 geschafft haben, weiß ich nicht. Aber 5 bis 85 ist doch auch was. Er hat uns aber bestätigt, dass Kinder von Liebe nicht weniger verstehen als die Erwachsenen. Ja. Deswegen, in Märchen geht es ja um nichts anderes als um die Formen der Liebe. Nicht wahr? Womit hast du eigentlich so angefangen? Also mit Gedichten? Oder also ich meine, das ist ja immer erst so ein langer Weg, wo man vielleicht nicht veröffentlicht oder so, weil man schreibt erstmal so für sich und bis man dazu kommt zu veröffentlichen. Genau. Oder war das, du hast dann einen Roman veröffentlicht? Hast du damit angefangen, oder? Nee, mit dem Roman habe ich nicht angefangen. Das wäre ja cool, ja. Ich schreibe jetzt das allererste Mal was auf und mache das direkt öffentlich. Nein, also ich habe mein Leben lang geschrieben, schon als Kind. Immer eigentlich. Ich kenne keine Zeit, wo es völlig weg war. Natürlich gab es dann Zeiten, wenn du dann so langsam einen richtigen, seriösen Beruf ergreifst und so, ne? Und wenn dann die Familie sich vergrößert, da gibt es natürlich immer Zeiten, wo es weniger wird. Aber geschrieben habe ich schon immer, aber eben wirklich aus Spaß an der Freude. Und habe ja dann Germanistik studiert und Anglistik und bin dann Lehrerin geworden. Das bin ich bis zum heutigen Tage sehr, sehr gerne. Und ja, dann kam eigentlich wirklich dieser große Zufall auf mich zugerollt, dass eben über drei Ecken Steffen die Gedichte bekommen hat. Und da ging es dann eigentlich los, dass ich dann gemerkt habe, okay, so ganz doof ist es vielleicht nicht, was du da schreibst. Vielleicht könntest du dich mal bemühen, da das ein oder andere zu veröffentlichen. Da waren größere Teile des Romans tatsächlich schon fertig. Aber ja, ich hätte bis dahin nicht gedacht, dass ich es wirklich wahr mache. Aber glücklicherweise hat sich ja dann auch ein Verlag gefunden, der das wollte. Und ja, so ging's los eigentlich. Ja, jetzt waren wir gerade beim Roman Seelenbruder, heißt der. Seelenbruder, ja. Kannst du kurz erzählen, ganz kurz, für die vielleicht, die nicht nur Gedichte, sondern auch Romane mögen? Worum es da geht? Ja, worum es geht, ganz ja, kurz nur. Ja, na, das ist immer so toll, ja. So, sag mal zwei Sätze, ne, wo es in deinem Roman dann drum geht. Ja, also es geht da um die Protagonistin Lina, die einen Selbstmordversuch hinter sich hat und jetzt im Krankenhaus liegt. Sie hat versucht, sich das Leben zu nehmen, weil sie ihrem besten Freund Basti hinterher wollte, welcher leider verstorben war. Und so in der ersten Trauer wollte sie einfach nur wieder mit ihm zusammen sein, ne, und hin. Und liegt nun im Krankenhaus, neben sich eine ältere Dame, die an Krebs erkrankt ist. Und die beiden kommen nun ins Gespräch und dadurch entstehen natürlich auch immer ganz viele Rückblenden, wo man dann erkennt, was nun Linas Problem eigentlich ist und ob sie vielleicht doch wieder ein bisschen Lebensmut finden kann. Und ist ein bisschen Psychologie auch mit dabei, ganz viel Freundschaft, Liebe. Naja, also all die Dinge, die uns halt auch immer so umtreiben. Angstbewältigung, ganz, ganz großes Thema, wie auch bei den Märchen späterhin dann. Das ist so. Wie ist das bei den Sachen, die du veröffentlichst? Ergibt sich das denn so zufällig oder gehst du da sehr konzeptmäßig ran? Jetzt will ich einen Roman schreiben als nächstes? Dann schon, ja. Also jetzt zum Beispiel habe ich mir vorgenommen, Kurzgeschichten zu schreiben und dann schreibe ich halt Kurzgeschichten. Ja, was immer so zwischendurch passiert, sind Gedichte. Das kann ja einem wirklich auch mal so, ne, innerhalb von einer halben Stunde passieren. Die erste Idee. Dann wird natürlich gefeilt und gemacht und getan. Ne? Aber so die erste Zeile, die einem dann vielleicht plötzlich im Kopf rumschwirrt. Allerdings, bei dem Roman war es tatsächlich auch so, ist wahrscheinlich in jedem Erstlingswerk so, ne, dass man auch ein bisschen erstmal was verarbeitet und was loswerden muss. Da hatte ich tatsächlich die erste Zeile und wusste nicht, wohin es geht. Das hätte auch ein Gedicht werden können. Und dann merkte ich, nee, das wird jetzt mehr und mehr und mehr. Und da habe ich das Konzept dann tatsächlich erst gemacht. Da waren so die ersten 20, 30 Seiten auf jeden Fall schon mal da. Und da habe ich gemerkt, nö, das scheint jetzt hier was Längeres zu werden. Und das war weniger, ich setze mich jetzt hin und schreibe einen Roman. Das war mehr erstmal, hier fließt jetzt eine ganze Menge raus. Ja, so funktioniert das ja vielleicht auch manchmal gar nicht, dass man das alles so von A bis Z durchdacht hat, bevor man da... Genau, das ist der Beginn und dann geht ja eigentlich die Arbeit erst los. Ne? Dann streichst du und schreibst und streichst wieder. Und hast du ein Lieblingskind jetzt? Märchen, Gedichte, Romane? Wahrscheinlich verknüpft sich das miteinander auch so. Total, ja. Also ich habe tatsächlich überhaupt gar kein Lieblingskind. Roman bindet einen natürlich auch immer sehr zeitlich. Deswegen sind mir die Kurzgeschichten im Moment ganz lieb. Ich sagte ja schon, ich habe einen Job, der ja auch jetzt nicht ganz also einfach zu handeln ist und der ist ja auch sehr zeitintensiv. Und insofern sind natürlich die kürzeren Formen, Gedichte, Kurzgeschichten, Märchen, die kommen dem einfach entgegen. Mal gucken. Und wenn der nächste Roman in der Rente entsteht, ist auch gut. Ja. Zuletzt hast du ja den Band mit Märchen veröffentlicht. Das ist ja so ein bisschen wie eine Verknüpfung mit deinem Lehrerinnenberuf, oder? Hat das nicht so was Didaktisches, Märchen? Überhaupt gar nicht ein bisschen. Märchen sind alles, aber nicht didaktisch. Nein, das, ich weiß, wir Lehrer tendieren dann dazu, das hättest du mich aber genauso auch bei den Gedichten fragen können, dann alles auseinander zu pflücken, ne, und dann da auch noch das letzte Oxymoron irgendwo zu suchen. Nein, gar nicht. Bei den Märchen geht es darum, dass Gefühle dahinter stecken, zum Beispiel eben Angst und Angstbewältigung, aber eben auch Sehnsucht oder große Träume, ganz viele verschiedene Sachen. Und die also in Märchen wiederzuspiegeln, das war eigentlich die große Aufgabe. Nach meinem wirklich großen Vorbild auch Hans Christian Andersen, das ist ja nichts anderes. Ja, das ist genau das, was der da macht und ist zusammen entstanden, da waren die Texte schon da, aber haben wollte dann das Buch gerne das Haus Leben. Haus Leben ist ein Verein hier in Leipzig für Krebspatienten, ihre Angehörigen und natürlich auch Pfleger, Ärzte, ne, die sind so eine Anlaufstelle und die wollten gerne so ein Projekt machen, das Leben lesen und haben mich mal zu einer Lesung eingeladen. Da waren die Märchen aber schon alle da und geschrieben. Und da haben wir dann hinterher gemerkt, weil immer so viel Publikum kam bei mehreren Lesungen dann, dass die gerne ein Märchenbuch haben möchten, eben was sie mitnehmen können. Da haben wir dann gemeinsam gesagt, das Haus Leben und ich, okay, jetzt gucken wir doch nochmal, ob wir einen Verlag finden, der sich dafür interessiert. Und so ist das dann gekommen, dass ich auch die Märchen veröffentlicht habe, die ja eigentlich laut eigener Aussage eines Kinderbuchverlages gar nicht verkaufbar sind. Aber wir erleben das ganze Gegenteil, glücklicherweise. Das hat ja auch eine lange Tradition. Also Peter Rümkopf zum Beispiel, der hat auch Märchen und Gedichte veröffentlicht. Und ich finde es auch eine schöne Sache, auf jeden Fall. Sind die ein bisschen auch in der Gegenwart angesiedelt oder sind so historische Märchen? Du meinst, ob da eine Prinzessin vorkommt und so? Ja, oder doch Konsumverkäuferin. Weder noch. Es kommt vor ein furchtsamer Schmetterling. Ja. Es kommt vor eine tanzende Ameise. Blitz, Drache und Vogelscheuche. Das Schiff des Sandmanns, da kommt natürlich ein Sandmann vor. Der besucht allerdings einen kleinen Jungen in der Jetzt- und Hier-Zeit. Ja, sowas, ne? Also die fliegende Raupe, die es nicht abwarten kann und schon mal fliegen möchte. Es kommen Elfchen vor und sprechende Schneeflocken und all sowas. Also es ist doch recht zeitlos. Es kann eigentlich immer und überall stattfinden und das ist ja eben auch das Schöne. Je universeller, desto besser kann man mehr Menschen erreichen. Ja dann, also liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den Radioapparaten, versenkt euch mal hinein in diese Märchen. Und jetzt kommen wir aber zurück vielleicht zu den Gedichten, die heute Abend ja so im Mittelpunkt stehen. Da hast du auch ein Band veröffentlicht, Taubenblicke. Mhm. Da sind aber auch nicht nur Liebesgedichte drin, falls die Hörerinnen das jetzt denken, denn heute haben wir uns ja so ein bisschen auf Liebesgedichte fokussiert. Sind auch so alltagsrealistische Gedichte drin. Politische Gedichte, viel gesellschaftskritische Gedichte. Die Liebesgedichte bilden eigentlich den Mittelteil dieser drei Kapitel. Da ist in dem zweiten Kapitel sind dann die Liebesgedichte drin. Und jetzt willst du mich da reinquatschen, dass ich ein Gedicht lese, ne? Genau, ich will dich jetzt da hineinstoßen. Genau. In das nächste Gedicht. Du weißt nicht, ist allerdings ein Gedicht, was tatsächlich aus dem Seelenbruder ist. Also aus dem Roman, welcher nämlich in Gedichten ausklingt. Also auch dort findet man Gedichte. Und das nächste, was ich hier rausgesucht habe, beziehungsweise was eigentlich Heinz-Martin Benecke rausgesucht hat, lieberweise, ist oder heißt, du weißt nicht. Du weißt nicht, wie sehr ich dich liebe. Ich habe es dir nie gesagt. Wenn ich alleine hier bliebe, ich bliebe ganz klein und verzagt. Du weißt nicht, wie sehr ich dich brauche. Du bist ja mein Landeplatz nach stürmischen Flügen und Stürzen, nach Loopings und blinder Hatz. Du weißt nicht, wie sehr ich dir traue. Du erdest mich und meine Angst, verscherzt mir die Furcht und die Reue und zeigst mir nicht, wenn auch du bangst. Du weißt nicht, wie sehr ich dich liebe. Gesagt habe ich es dir nie. Alleine und ohne dich bleiben? Unmöglich. Ich wüsste nicht, wie. Die alte Uhr in der Veranda tuckert langsam, der Tag war schön mit dir, wir liebten uns so sehr. Ich sitz im Fenster und verplempere meine Lieder. Ein Wasserauto spült die Bordsteinkante leer. Im Handwaschbecken schwimmen deine 20 Rosen. Dazu die Karte, bleib gesund und frohes Fest. Geblieben sind nur ein paar trockene Aprikosen. Ein langes Haar von dir, die Seife hält es mir fest. Fährst. Im Handtuch zappelt der für dich gefangene Falter. Es wär mir lieber, wenn du's selber wärst. Das war das Regenbogenpräludium für dich, Gritti. Jetzt Jutta Pilat mit Programmen deutschsprachiger Bühnen von Mäusen und Menschen. Später im Leben. Honigmond. Max und Moritz, die Nussknacker. Geheime Freunde. Die Beziehungsweise. Little Shop of Horrors. Himmel und Höllenfahrt. Das Gleichgewicht, die verkaufte Braut, Hexenjagd, der zerbrochene Krug, B Bilder einer Ausstellung. Männer, Möpse und Moneten. Mich reizt deine schöne Gestalt, der fliegende Holländer. Wie wichtig es ist, ernst zu sein. Tagträume. In den Meeren. Deine Zunge umschmiegt mein durstiges Flehen, vom Rausche besiegt, umschlungenes Drehen, zum Wasser gezogen, zu uralten Quellen. Aufbäumende Wogen, anschwellende Wellen, ich trinke dich, Liebster, und geb dir zu trinken. Wir schlürfen die Fluten, in die wir versinken. Wenn die letzten Sonnenstrahlen auf die Wasserwellen fallen, gehe ich mit dir spazieren, Steine suchen wir Korallen. Kreidetiere, Hühner, Götter, Donner, Keile, Bernstein, Mücken. Ach, wir möchten wie die Riesen aus den Steinchen Wasser drücken. Jedes kleine bunte Körnchen fragen, sag, wo kommst du her? Wie im Weltall die Planeten schwimmt die Welt im blauen Meer. Was für uns verborgen bliebe, spült die See ans Tageslicht. Komm, wir wollen es benennen. Es ist stumm und redet nicht. Nur die Möwe, die Panama-Mama-Möwe lässt sich nicht zähmen und disqualifizieren, kennt keine Sehnsucht und reiß nicht aus, nimm die Finger von Emanuela, hat ihren Ursprung noch nicht verloren. Julius ist ihre Heimat, unsere Heimat. Aber der Himmel ist ihr Zuhause. Zeugen längst vergangener Tage finden wir im weißen Sand. Taucherglocken, Segelseile, konserviert von Teer und Sand. Zeichen nie gesehener Länder sehen wir im grünen Tang. Litschimango, Kistenbretter, einen Mast 3 Meter lang. Zitterrochen, Knochen, Handschuh, Kork aus Trelleborg, ein Wal. Surfbrett, Bruch, Patronen, Hülsen, Gott sei Dank, nur Notsignal. Eine Korn-FB-Blechbüchse von der Firma William Clark. Capri-Fischer-Stiefel und ein alter Hut aus Dänemark. Nur die Möwe, die Panama-Mama-Möwe, lässt sich nicht zähmen und disqualifizieren. Kennt keine Sehnsucht und reißt nicht aus, nimm die Finger von Emanuela, hat ihren Ursprung noch nicht verloren. Julius ist ihre Heimat, ihre Heimat. Aber der Himmel ist ihr Zuhause. Und all die interessanten Dinge bringe ich geschichtlich unter. Wie ein Honorarprofessor schaue ich zu dir hinunter. Sand bleibt Sand, doch ist es wichtig, wer ihn fördert oder klaut und daraus private Bunker oder Kindergärten baut. Und wir müssen darauf achten, wer den Sand human verwendet oder ihn als Riesensteinpilz hoch in Gottes Himmel sendet. Wir hier auf der Erde brauchen Pflanzen, Humus, Luft und Licht. Selfies brauchen wir und Synthese. Und was anderes brauchen wir nicht. Nur die Möwe, die Panama-Mama-Möwe lässt sich nicht zähmen und disqualifizieren kennt keine Sehnsucht und reiß nicht aus, nimm die Finger auf. Aus, wohin fliegt sie nun? Und reiß nicht aus, hat ihren Ursprung noch nicht verloren. Ra-la-la-di-da-di-da-di-di-da, Julius-Ru, ist ihre Heimat. Aber der Himmel ist ihr Zuhause. Ja, wunderbar. Ihr hört immer noch Radio Plau und das war jetzt ja auch schon beinahe ein Märchen, oder? Eine Fabel vielleicht mit einer Möwe. Sehr abkühlend auf jeden Fall bei dieser Hitze, die immer noch herrscht und hier sind auch immer noch tropische Temperaturen. Ganz schön geflattert, ne? Ja. Ja, jetzt müssen wir vielleicht nochmal einen kurzen biografischen Teil zu dir, Heinz-Martin, dazwischen schalten. Oder wie hast du damit angefangen mit solchen Liedern, die du mit dem Liedermachen überhaupt? Schon? In einem Kabarett an der damaligen Karl-Marx-Universität. Und dort haben wir in unserer Freizeit, außer den politischen Liedern, die wir gesungen haben, Quatschlieder gesungen. Spaß und Unterhaltung und sowas. Und da ist die Freude entstanden. Dann über das Schauspiel natürlich, als ich das dann studiert habe. Und ansonsten, genauso wie bei Gritti, sagen wir mal, in meiner großen Verehrung für bestimmte Schriftsteller, allen voran auch bei mir, Hans-Christian Andersen, habe ich dann eben immer mal, wenn es mir danach war, ein Gedicht oder ein Lied geschrieben. So einfach, ja. Ja, also Liebesgedichte für mich waren ja, ich gehöre zu einer Generation, wo Liebeslieder vielleicht das Gedicht so ein bisschen überlagert haben. Wie war das bei euch? Habt ihr auch Beatles gehört? Ja. Mit Liebesliedern? Oder hast du auch andere Musik gemacht als jetzt die Liedermacher? Sachen? Ja, sogar. Ja, das ist mein ganz großes, mal sagen, das ist mein ganz großes Hobby, darüber sozusagen zu sprechen. Ich hätte sonst auch vorgeschlagen, dass ich einen Titel spiele von Udo, der heute in der Arena ist, nicht? Oder war er gestern? Ja. Weil wir das im Clubhaus Heinrich Budde 1959 gesungen haben, als Udo noch nichts davon wusste. Der war noch Quark im Schaufenster. Ja, die Urform nämlich seines Berlin-Liedes mit Honecker und so weiter. Aber es ist gekommen eben durch das Clubhaus. Dort haben wir Tanzmusik gemacht, 3 Jahre lang. Ich mit 3 Klassenkameraden und über die Bewegung im Osten, junge Talente ans Mikrofon und sowas und Herzklopfen kostenlos, haben wir da mächtig viel und schöne Titel gesungen, allen voran Beatles-Titel, weil wir die wenigen waren, die sie mal auf einem bestimmten Sender hören konnten und einen Akkordeonisten hatten, der es live mit tippte. Also so schnell wie die Beatles sangen, schrieb er Noten. Das war die Geschichte. Wunderbar, aber in der DDR ist man leichter auf Widerstände gestoßen, oder? Du bist dann irgendwann auch ganz schön angeeckt. Ja, zum Beispiel eben so, dass wir eben auch natürlich da schon als Tanzmusiker nur Titel spielen durften in einer bestimmten Prozentzahl, die im Westen komponiert und waren und erklangen. Das war nicht erwünscht, da wurde man abgehört. Wir haben da auch mal 800 Mark Strafe zahlen müssen, weil wir eben die falschen Titel angesagt hatten. Und jemand hatte eben spioniert für die Ostverwertungsgesellschaft AWA. Und das andere war ja eben, dann im Fortschreiten der Tätigkeit im Budde-Clubhaus in Eutritsch und in diesem Betrieb, VTA hieß der aus Bleichert hervorgegangen war, und dann an die Universität gegangen und Journalistik studiert und dort im Kabarett ganz einfach verhaftet worden zu sein. Verhaftet. Wegen konterrevolutionären Kabaretts. Und dann Haft und sowas, ja. Ja, das war auch eine Zeit, da die frühen 60er Jahre, oder wann war das, wo halt doch auch ziemlich großer Druck da war, gesellschaftlicher Druck, denke ich. Genau, das war die finstere Ulbricht-Zeit für mich. Ja, und wie ging es dann weiter? Du hast dann auch noch Schauspiel studiert später? Schauspiel studiert und dann nach dem Schauspiel mich immer weiter orientiert auf Liedermacherei und dann einfach eines Tages Ballett gesagt, dem Theater, also ausgestiegen und mir dann selber die ersten Lieder geschrieben und dann mit Freunden zusammen, allen voran Dieter Kalka und so, mich eben so ein bisschen in Leipzig als Leipziger Liedermacher so in der Szene bewegt. Wie war das bei dir mit Veröffentlichungen? Weil als Liedermacher oder Kabarettist, da ist man ja nicht unbedingt so drauf angewiesen auf eine Veröffentlichung. Man hat halt seinen Live-Club, wo halt man immer Publikum hat oder so. Hast du dann irgendwann veröffentlicht? War das wichtig für dich? Ja, aber ohne dass es, mal sagen, etwas eingebracht hat. Ich habe schon ein paar CDs dann sozusagen selber produziert und habe mit Stefan König zusammen ein paar schöne Auftritte in der Richtung gehabt, wo es auch Mitschnitte gab, Rundfunkmitschnitte und sowas. Aber veröffentlichen in dem Sinne gibt es ja beim Liedermacher weniger, sagen wir mal. Also seine sogenannte Veröffentlichung, für mich jedenfalls, ist eben der Auftritt. Es gab Amiga, aber da waren die Zugangsmöglichkeiten auch nicht so einfach. Doch, ne? Da hatte ich immerhin eine Viertel-LP. Ich hatte eine Viertel-LP. Bei Amiga, ja. Wann ist die erschienen? Das müsste so 84, 85 gewesen sein. Tja, wo sind wir jetzt im Text? Wir haben jetzt einen kurzen biografischen Abschnitt gehabt. Ihr hört immer noch Radio Blau übrigens mit unseren Liebesgedichten von Grit Kurt und Jutta Pillard und mit schönen Liedern von Heinz-Martin Bennecke. Und da machen wir jetzt auch weiter. Jetzt hören wir ein Gedicht als nächstes von Grit. Ja. Später März. Das ist doch schon wieder der kühle Winter, oder? Der späte März. Ja, irgendwie sehnen wir uns gerade alle zum späten März zurück, oder? Bei den Temperaturen. Aber in diesem Gedicht kommt man hier natürlich aus dem Winter. Ja? Muss man sich jetzt mit viel Fantasie vorstellen. Später März. Du bist mir in jeder Blüte, im Schmetterlingsflügelhauch. Wittere in jeder Brise Atem und Küsse und Rauch. Der Gleichklang unserer Blicke pocht immer noch zärtlich in mir. Mein heimlicher Seelenbegleiter, jede Mücke frag ich nach dir. Der Wind wispert unser Geheimnis, seine Stimme streift meine Haut. Streichelt das Lied von dem einen, dem in Stille mein Herz angetraut. Nun welkt das winzige Kleeblatt aus deinen Händen im Meißner Servie auf der Loggia langsam dahin. Man nennt es die Metamorphose der Rose. Das Gras duftet zart nach dir, nach F6 und nach Biobenzin. Ich brauch keinen Wald, keinen Kick, keinen Fallschirmpiloten, keinen Trost von Franziskus und Buddha und Gauck oder Einstein und Grimm. Die Zetkin im Stadtpark sieht aus wie Johann Sebastian in Bronze. Das Kleeblatt mutiert zur Göttin Fortün. Keinen Wald, keinen Kick, keinen Fallschirmpiloten, keinen Trost von Franziskus und Buddha und Gauck oder Einstein und Grimm. Die Zetkin im Stadtpark sieht aus wie Johann Sebastian in Bronze. Das Kleeblatt mutiert zur Göttin Fortune. Das war das Tränentropfen-Präludium. Und jetzt kommt ein Gedicht von Jutta Pillard an das Mädchen. Zwischen Mohnblüten, noch betäubt, erwacht sie wieder. Steh auf, Mädchen, wisch dir die Augen aus, hör auf mit dem Träumen, lauf hinüber zur Wiese, neben dem holprigen Weg, die Sonne droht zu sinken. Wach musst du auch am Abend sein. Steck dir vorher noch ein Mohnblütenblatt in das Haar. Baumehe. Sonntag. Erneut. Sie gehen spazieren. Betreten den Mischwald nachmittags um 3. Es warten, wie immer, die Buchen und Fichten. Die Augen streifen, wie immer, vorbei. Zackig setzt sich ein Fuß vor den anderen. Sie stöckelt, er stapft. Der Heidesand stiebt. Zu trocken der Boden. Zu trocken das Wetter. Wann hat er zuletzt und wo sie geliebt? Die Lichtung. Am Rande zwei herrliche Stämme. Verschlungen, ineinander verwachsen und wild. Voll Lust und Respekt kreisen sie umeinander. Baumehe, so erklärt es ein Schild. Einst fielen zwei einsame Bucheckern nieder. Einst trieben sie zart in fleischigem Grün. Einst suchten sie schüchtern und jung ihre Sonne. Einst berührten sie sich und umschlossen sich kühn. Wie sie sich umspielen, wie sie sich umringen, wie sie sich ergötzen. Er steht ganz gebannt. Schau nur, mein Liebling, so flüstert er sachte. Und unüberlegt greift er nach ihrer Hand. Kurz hält sie inne, vergisst fast den Zeitplan, stürmt dann entschlossen zum Kaffee am See. Traurig, wie die sich so langsam erdrücken. Ein Fall für die Axt. Der Anblick tut weh. Da gab's vor vielen, vielen Jahren einen Juliabend. Und ich saß bei meinem Vater auf dem Bein. Und die Luzi brachte mir und Vater und Gose. Und die hatte einen Busen wunderschön. Und dann plätscherte die Gose in die Gläser. Und die Rietzschke plätscherte im Hintergrund. Und ein Fahrrad lehnte einsam an der Linde. Und mein Vater hat ein kleines Lied gesummt. Wir fahren nach Hause, keine Pause in der Gosenschenke. Bei Tante Luzi gucke nicht so dumm. Es wäre was anderes, wenn dich Tante Luzi Rosen schenkte. Nein, nein, ich seh sie einfach gern, wer weiß warum. Es könnte sein, dass ich sie einmal nur noch einmal sehe. Wenn du alt bist, wirst du mich verstehen. Deine Mutter ist meine große Liebe. Die Luzi, mein Problem. Krumme Beine in zu großen Lederhosen. Das war mein Vater und ich weiß noch, wie der roch. Der roch wie ein frisch gebackenes, rundes Sternbrot. Wenn ich mich konzentriere, riech ich's immer noch. Und die Luzi war sein ewiges Geheimnis. Und die Gose war seine dünne Welt. Auf dem Heimweg schlief sein Vorderrad am Bordstein. Und manchmal höre ich's noch heut. Wir fahren nach Hause, kleine Pause in der Gosenschenke. Bei Tante Luzi gucke nicht so dumm. Es wäre was anderes, wenn ich Tante Luzi Rosen schenkte. Nee, nee, ich sehe sie einfach gern, wer weiß warum. Es kommt der Tag, an dem ich Luzi nur noch einmal sehe. Wenn du alt bist, wirst du mich verstehen. Deine Mutter ist meine große Liebe. Die Luzi, mein Problem. Heute singt im Garten von der alten Gosenschenke eine Flexmaschine meine Melodie. Und der Holzbock frisst sich dankbar durch die Balken, Balken, Balken. Und die Spatzenpärchen zwitschern wie noch nie, nie, nie. Und dann fragst du nach dem Plätschern und der Gose, Gose, Gose. Zu Luzi musst du auf den Friedhof gehen. Wenn ich meine beiden Augen langsam schließe, denk ich, Mensch, die alte Schenke, die war schön. Wir fahren also kleine Pause in der großen Schenke. Bei Tante Luzi gucke nicht so dumm. Es wäre was anderes, wenn ich Tante Luzi Rosen schenkte. Nein, nein, ich seh sie einfach gern, wer weiß warum. Es könnte sein, dass ich sie einmal nur noch einmal sehe. Wenn du alt bist, wirst du mich verstehen. Deine Mutter ist meine große Liebe. Die Luzi, mein Poem. Ja, in ein ander heißt das Gedicht von Jutta Pilat. Und da waren da im Kornfeld deine brennenden Küsse wie Fackeln Unsere Leiber lösten sich auf und schufen aus dem Nichts einen Raum. Über uns die Pappeln klapperten leise im Wind und flüsterten sich zu: Vergeh, vergeh, vergeh. Taubenblicke. Taubenblau, deine Augen. Dein Blick schwingt sich auf durch leicht gekniffene Lider, hebt ab und fliegt einer Ferne zu, die du nur erspähst, geraden Flugs. Endet nicht an der Wohnzimmerwand, zerschellt nicht an Mauern, massivem Gestein, gleitet geruhsam durch unsere Stille, kreist einmal noch über wohligem Schweigen, kehrt dann taubenblau in die Höhle zurück. Taubenblau. Und wenn es Abend wird, da höre ich gerne Märchen. Mein Vater ging, da war ich gerade 8. Doch gab's im Hofe, wo ich wohnte, einen Alten. Der hat mir das, wonach ich fragte, nahegebracht. Das war der Polstermeister Helmut Przybylski. Ich seh ihn heute noch in seiner Werkstatt stehen. Und er sprach zu mir von Liebe, Tod und Teufel. Dabei musst ich seine Ruppmaschine drehen. Und er sang: Martin in Paris gibt schöne Frauen. Mit L'amour beginnt dort jeder zweite Satz. Und auf Montmartre singt ein großer roter Vogel. Und wenn du hinkommst, ist es nur ein kleiner Spatz. Ich wurde größer und ich suchte meine Helden. Es waren Yves Montand, Gérard Philippe. Seit jener Zeit hab ich ein Fernweh ohne Gleichen, das mir zur Qual bis heut lebendig blieb. Da nützt's auch nichts, dass ich mir sage, dass die Seine genauso nass ist wie die Pleiße. Das ist dumm. Da könnte ich mich auch selber hintern Schalter pflanzen und sagen: Bürger, der Eiffelturm steht schief und fällt bald um. Ja, nee, nee. In Paris gibt's schöne Frauen. Mit L'amour beginnt dort jeder zweite Satz. Und auf Montmartre singt ein großer roter Vogel. Und wenn du hinkommst, ist es nur ein kleiner Spatz. Nun ist es spät, ich schließe bald meine Augen und spüre, dass ich weiter träumen muss. Ich möchte gern ins Montparnasse mit Goethe tauchen. Nicht nur mein Leipzig ist die Welt in einer Nuss. Doch Gott sei Dank, mein Sohn lernt fleißig in der Schule. Er bringt Smileys, Punkte, Haribos geschleppt. Vielleicht kommt er eines Tages mit seiner Geige direkt vom Gastspiel aus Paris zu mir ans Bett und singt: Vater, in Paris gibt's schöne Frauen. Mit L'amour beginnt dort jeder zweite Satz. In Notre Dame singt ein großer roter Vogel. Und wenn du hinkommst, ist es ein Spatz. Ja, schön. Ja, jetzt ist es 19.49 Uhr und wir verabschieden die Hörerinnen und Hörer in Halle an der Saale, die nun ihr Sandmännchen und ihre Traumgeschichte hören wollen. Wir wünschen eine gute Nachtruhe da drüben an der Saale. Da gehen ja die immer ein bisschen früher ins Bett, es liegt weiter im Westen. Und wir hören noch ein paar Klänge Musik, vielleicht zum Übergang in die Träume, falls der Heinz Martin da noch was parat hat, irgendwas Sandmännchenartiges. Ja. Ich möchte mal mit mir zusammenstoßen. Ich würde ungeheuer höflich sein. Ich zeigte mir verliebt die eigene Zunge und sagte zu mir höflich: dummes Schwein. Ich würde, wenn es kracht, nicht auch noch brüllen. Mein Sachsen-Charme käme zu mir zurück. Ich würde mich Herr Doktor titulieren und mein Begräbnis wäre die Fahrt ins Glück. An meinem Grabe sehe ich, wer wirklich weinte und wer markierte, so als hätte er mich geliebt. Ich würde meinen eigenen Nachruf zelebrieren, was es ja sonst nur in den Science-Fiction gibt. Ich meine nicht den Zwilling oder Doppelgänger. Nein, nein, ich würde mich als mich im Sarge sehen. Und sehe ich gelegentlich in einen Spiegel, sehe ich nicht mich, ich sehe mich und das wäre schön. Drum möchte ich mal mit mir zusammenstoßen. Mir könnte mit mir selbst ja nichts passieren. Und wenn ich wirklich einmal Arschloch sagte, ich würde mich vom eigenen nicht genieren. So fahre ich auf den Straßen durch das Leben, dass es mich gibt, das ist für mich das größte Glück. Und sollte ich doch einmal an mir vorbeifahren, so halte ich an und lauf ein kleines Stück zurück. 2, 3, 4, 5, halte ich an und lauf ein kleines Stück zurück. Auf Wiedersehen, halte ich an und lauf ein kleines Stück zurück. Wunderbar. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, da können wir doch noch ein paar Gedichte hören, denn dafür sind wir doch hier. Vielleicht hast du noch was, Grit. Ich hab noch was. Heinz Martin meinte, in Wolken Kuckucksheim ist auch eine schöne Zugabe. Ja, wirklich. Ja, schauen wir mal, in Wolken Kuckucksheim. Cumulus und Haufenwolken, Schäfchen, Schleier, Federwolken, Mauerwolken, dicht an dicht, Schichtwolken, Wolkenschicht, Wattewolken, Wolkenschleim, Wolken selbst im Edelstein, schweben wie auf Wolke 7, Mückenwolken, die zerstieben, Wassertröpfchen, Wolkentürme, Gewitterwolken künden Stürme, Staubwolken, feiner Hauch, in Wolken ballt sich Feuerrauch, Foto, Filme, Liederwolken, unbeschwerte Datenwolken, Wolken, eine ganze Schar, letzte Wolke, atomar. Wunderbar. Das ist schön gereimt. Die Wolke 7, die kommt öfters mal vor, auch in einem Gedicht von Jutta Pillard, oder? Im Kopfstand. Ja, was du vorhin gelesen hast, ne? Ja, ja. Genau. Ja. Haben wir jetzt noch Zeit? Oder machen wir was? Haben noch 7 Minuten. Noch 7 Minuten. Da singe ich noch gerne, um im Leipzig-Bild zu bleiben, des blauen Radios, in dem wir sind, ein Lied für Lene Vogt. Ja. Lene Vogt. Das ist ja sowieso... Draußen an der Domholzschenke stehen 7 Pappeln, die seit mehr als 50 Jahren mit den Blättern zappeln. Drunter sitzt ein junger Sachse mit der Quetschkommode und er singt ein kleines Liedchen wie der Fischer in sein Boot. Und ich setz mich zu dem Jungen, traurig spielt er vor sich hin, und sie feiern Silberhochzeit in der Domholzschenke drin. Gläser klirren, Frauen kreischen, der Kellner brüllt die Disco-Geld. Und ich frage bang den Jungen, was er von dem Allen hält. Bis zur goldenen Hochzeit, Martin, wären sie ruhig, Gold ist knapp. Darum gehen wir jetzt nach Hause und das Liedchen breschen wir ab. Sensationell. Da fällt mir noch eine Frage ein. Jetzt halt bei dir steckt ja ganz schön viel Leipzig mit drin. Also du bist ja bei einem stadtgeschichtliches Archiv in deinen Liedern. Also man müsste das eigentlich dahinter Glas stellen alles. Und auch bei dir ist ja Ort drin. Also ich kann da auch Leipzig ein bisschen raushören, aber vielleicht auch ein bisschen Brandenburg womöglich. Vorhin habe ich da ein kleines bisschen Brandenburg rausgehört. Ja, auf jeden Fall. Hast du rausgehört. Das ist genau so. Ist ja auch immer sehr subjektiv, was man da raushört. Ja, ich habe mal eine Weile in Eberswalde gewohnt. Da habe ich mehr oder weniger meine Kindheit verbracht. Wie wichtig ist für euch, wie wichtig ist für dich, Heinz-Martin, dieser Ort Leipzig? Ich meine, du lebst jetzt hier wahrscheinlich auch schon ziemlich lange, oder? Leipzig ist ein anderer Körper. Also das ist ja auch ganz wunderbar, diese Beobachtungen, die in deinen Texten da drin stecken, über die Kosenschenke, das sind ja auch Dinge, die darin aufbewahrt werden. Also ich finde das äußerst wertvoll, auch für Leute wie mich, die erst hierher zugezogen sind, vor 25 Jahren erst, und dann halt diese historischen Informationen benötigen. Und das ist ja auch so eine Alltagspoesie, die da mit drin steckt. Leipzig fährt auch als Panzer durch mein Leben. Das ist die Geschichte, die ich versucht habe, vor 10 Jahren am Lebensende zu schreiben und die ich aber mit in den Himmel nehme, weil ich es nicht schaffe. Das ist der Bericht, wie das war, wie das alles begann für mich, Leipzig, diese Stadt. Das war für die Kriegsgeneration, zu der ich gehöre, also nicht Nachkriegsgeneration, sondern ich bin also quasi mit Kriegsbeginn geboren. 38 bin ich geboren, ein Jahr war ich, als es losging, 30 Bombennächte erlebt, 30 Mal Lebensgefahr auf ein Kind, das war es dann schon, sagen wir mal so. Und dann fuhr eben 45 in Podewitz bei Leipzig ein Panzer ein. Und das hab ich begonnen zu beschreiben, wie das ist, wenn ein Panzer nach einem so langen Krieg als Urbild der Vernichtung, aber auch als Urbild der Natur einfährt. Und er fährt das dann durch meinen ganzen gedachten Roman, den ich jetzt mit in die Falle nehme. Möchtest du also nicht mehr deine Autobiografie schreiben? Ich meine, das wäre vielleicht sehr schön, wenn man das alles lesen könnte. Ja, das. Ich wollte nur sagen, es ist eben auch was nicht erklingt, ist da. Ne? So, das wollte ich damit nur sagen. So ist es so mit den Leipzig-Liedern, nicht wahr? Bisschen was Biografisches ja in diesem Band, der hier die Rockgeschichte Leipzig so ein bisschen erzählt, schon mit drin. Mit Leipziger Szenefreunden, zu denen auch Dieter gehört und so weiter. Also Liedermacher-Szenenfreunden haben wir da beim Passage Verlag ein Buch herausgegeben. Eingemauerter Twist, genau. Ja. Ich habe da reingelesen. Unter Federführung von Renker ist das geschrieben worden, das Buch. Und das ist sehr, sehr poetisch deswegen, weil das alles auch eben singende Menschen sind, die da sprechen und schreiben und so. Und das ist alles sehr schön. Das ist Leipzig auch, wie es lebt und lebt. Auch ein großes Stück Alltagsgeschichte von Leipzig erzählt. Eben auch der Kohlegeruch ist da mit drin in dem Buch und die Dinge, die halt sonst in den Geschichtsbüchern vielleicht nicht so vorkommen. Der Geruch von F6 oder wie war das in einem deiner Texte? In den Zeitung war Thomas Renker. Dem verdanken wir das Buch im Passage Verlag. Ja, jetzt haben wir 1958. Vielleicht können wir noch ein kurzes Lied anspielen. Hast du noch was auf Lager? Das ist mir vorhin aufgefallen, als Kriti sagte, dass Hans-Christian Andersen so eine große Bedeutung eben in ihrem Leben gespielt hat. Und bei mir ist etwas, was ich auch Daumen Andersen verdanke. Und damit verabschieden wir uns alle drei allerdings auch schon aus dieser Sendung. Ja. Und wir wünschen den Hörern noch einen schönen Abend. Und hör noch das Lied. Isabellas Lullaby heißt das. Auf dem Lande bei den Menschen ist ein großes, buntes Leben. Lautlos fliegen dort die Fische, wenn sie Winde aufwärts heben. Durch die Luft der Sonne zu finden gleitend über Städte Bäume, Berge, Blumen, Beete, erst im Heimathafen Ruhe und im Heimathafen schlafen, zwischen Möwen, Kühen, Schafen, Hand in Händchen, kleine Menschen, so wie du, Aiu, Aiu. Und im Heimathafen schlafen, zwischen Möwen, Kühen, Schafen, Hand in Händchen, kleine Menschen, so wie du. Und die kleinen Menschen lachen, hören lauter schräge Sachen, denn die großen Hunde weinen und der Prinz schläft bei den Schweinen und den König beißt ein Floh.